Kann man die menschliche Seele sehen und berühren? Offensichtlich nicht. Warum nicht? Weil sie ein Geist ist. Die menschliche Seele kann man weder sehen noch berühren, weil sie Geist ist. Eine geistige Wesenheit, eine geistige Substanz, die im Leib ist, im Menschen ist, solange er hier auf Erden lebt, beziehungsweise später wieder dann mit dem Auferstehungsleib nach dem jüngsten Tag.